daraufhin nochmal. Wenn ich heute Nacht rausgehe in Klammern, Thema verfehlt oder Zimmer belegt, 14.02 ist hier, keiner am Take, kein Schatten, kein allerfeinstes kleines Problem. Weit und breit keine Ex-Freundin hinter den Bäumen zu sehen, keine Stalkerinnen nackt oder in Neopren, doch sie bedeutet hinterwegen Ex oder Prä-Extrem, mehr Parallelen als der Text auf dem Paper, als der Rap auf dem Weg nach Geo-Ketchup-See. Interessiert es mich für jetzt nur die NSA, und wenn es hochkommt wie in einer Crowbox, muss ich eingreifen wie in einen Lostopf. Ich reiß es aus und mach es klein so wie Rohkost und peitsche das Dope durch meinen Smokepot. Lasse meine Feinde mit rauchen, ja, nenn es Molotow, und der Wirkereiz Zibok kommt wie ein Deep Throat Blowjob, weil der Mist in meiner Growbox die Scheiße ist, die mein Leben Robocop. Bleiben Drogen Opfer bereit, ihr lebenden Geisten Drogen zu opfern. Ich hab'n Undercut nach nem Streifschuss einer Streitachs, ja, Pfeile Rhymes auf dem Schraubstock, ziehe weite Lines wie ein Traktor, doch bin kein Bauer in nem Kackdorf. Ich bin ein drauf wie einem Hackstock, der motiviert hackt wie Jute Tattoo Shops. Mimikri macht die Motte, Mimikri macht die Libelle, Mimikri macht die Gottesanbeterin. Mit Mimikri machen schlecht ausgesprochene Worte Sinn, weil manche Worte nicht, dass sie sind, nachdem sie ausgesprochen klingen. Und die Ärzte sagen, ins grün-blaue Wasser legen hilft, Kälte spüren, untertauchen, Schlüsselszenen erleben, den Staub von der Seele reden, ist Henne sie aus Plastikflaschen trinken, mein Arzt empfiehlt mir Autojacken drin zu tragen. Auf dem Rezept steht, morgens, mittags, abends, rezitieren, sprechen, sagen, schreien, flüstern, schreiben, zeichnen, rasend schüchtern sein, auch das sogenannte Leben definieren. Und definiert ist es zur Zeit Malibu, blau, Mimikri, optimal. Ich bin glücklich, gehe auf Kopf und zahl zurück zu glückseligen Momenten, entzückt vom Original. Stück für Stück überlebte ich diese Menschen, sie überlebten mich in geschlagenen Schlüsselszene kämpfen an Küsten oder Klippenstränden. Und wenn die einen nach rücksichtslosen Kämpfen auf Krücken gehen, flenten, sah ich andere am Ende des Tunnels der Trennung, partisanenartig Brücken sprengend. Wir verändern uns, unser Handeln in Fragmenten. Und ich denk, diese Denkweise viel schneller. Und die Vergangenheit liegt jetzt wie der enge Panzer einer Libelle, wie die Haut einer Schlange im Gedankentresor, in versiegelten Tempeln einer Aquakultur. Wenn ich heute Nacht rausgehe, ist keiner hier am Take, keine Ex-Freundin zu sehen, doch bedeutet in der Wegen extrem mehr als der Text auf dem Pape, als der Rap auf dem Weg zum See. Mimikri macht die Motte, Mimikri macht die Libelle, Mimikri macht die Gottesanbeterin. Mit Mimikri machen schlecht ausgesprochene Worte Sinn, weil manche Worte nicht Sinn, nachdem sie ausgesprochen klingen.